Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Willkommen zurück. Ich wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit oder vielleicht hattet ihr ja gerade schon eine tolle Weihnachtszeit. Jedenfalls, wenn ihr das hört, bin ich wahrscheinlich gerade vormittags beim Event mit meinem Sohn oder bei meiner Familie zu Besuch. Mittags werden wir dann zu Hause schön was Einfaches, Leichtes essen, dann die erste Bescherung am Nachmittag haben, ein bisschen spielen, ein bisschen ausruhen und dann abends zur Schwiegermama schön mit der Familie da zusammen essen. Und dann abends nochmal eine Bescherung haben. Der erste Weihnachtstag wird dann wahrscheinlich recht ruhig. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht Wizard United spielen, da sind wir im Moment sehr aktiv mit dabei. Treffen uns auch mit anderen Flensburger, die das spielen. Ja, und dann am zweiten Weihnachtstag werden wir wieder zum Schwarzlicht-Minigolf gehen. Die Größeren werden wahrscheinlich eher Lasertag spielen. Ich weiß nicht, ob wir wieder Kekse mitnehmen oder Salat oder irgendwas anderes, was wir denn dort essen. Und Kaffee, Latte Macchiato, sonstige Getränke werden wir vor Ort kaufen. Es ist immer recht schön da. Da sind auch einige Freunde mit dabei. Dieses Jahr wird auch die Freundin von meinem großen Sohn mit dabei sein. Ja, das wird hoffentlich auch wieder sehr schön, wie sonst auch. Ich habe bei Jamando.com Musik gekauft, damit ich euch auch etwas Weihnachtsmusik geben kann. Ich hoffe, euch gefällt das Lied genauso sehr wie mir. Es ist Jingle Jingle von Emily Perry. Das war mein Weihnachtsgruß. Schöne Weihnachten. Bis ins nächste Jahr. Tschüss.